I don't know you, but I fucking hate you. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Ich kenn dich nicht, aber ich fickend hasse dich. Ich kenn dich nicht, aber ich fickend hasse dich. Ich hasse deine Knie, denn die passen überhaupt gar nicht zum Rest. Und deine Lieblingshose, die deine Knie noch unpassender aussehen lässt. Ich kenn dich nicht, aber ich fickend hasse dich. Ich kenn dich nicht, aber ich fickend hasse dich. Ich kenn dich nicht, aber ich fickend hasse dich. Ich kenn dich nicht, aber ich fickend hasse dich. Ich kenn dich nicht, aber ich...